Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgens müh. Das ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für dein Erlebnis. Woher der Wind so stürmisch weht und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug.